Die Henkerskarren mit den Todeskandidaten fahren von der Conciergerie auf der Ile de la Cité über den Pont au Change am Châtelet vorbei zur Rue Saint-Honoré und dann diese damals schon prachtvolle Geschäftsstraße hinunter, vorbei am Palais Royal, das jetzt Palais Égalité heißt, bis zur Rue de Madeleine, wo der Karren nach links abbiegt und auf die heutige Place de la Concorde zur Stätte der Hinrichtung fährt. Die Leichname werden nach der Vollstreckung zur Madeleine geschafft und auf dem Friedhof der Kirche begraben. Die Hingerichteten werden entkleidet, die Kleidungsstücke zum Waschen geschickt und anschließend an Bedürftige verteilt. Die Leichen der Hingerichteten kommen zusammen mit anderen Toten in Gemeinschaftsgräber, in denen sie durch und übereinander gepackt werden, bis eine Grube ausreichend gefüllt ist und das Grab mit einer Schicht Erde bedeckt wird. Die ersten Beschwerden kommen am 9. Tag der 2. Dekade des Pluvios des Jahres 2 der einen und unteilbaren Republik. 7. Februar 1794, mitten im Winter. Das Viertel um die Madeleine ist noch locker bebaut und schwach bevölkert, offen und weit und gut durchlüftet. Der Leichengeruch verpestet die Gegend, heißt es, und mache krank. Man befürchtet eine Epidemie. Generell waren derartige Beschwerden in Paris nichts Außergewöhnliches. Die überfüllten Friedhöfe der Stadt, Kirchhöfe sind es, waren seit Jahrzehnten ein Problem der öffentlichen Hygiene und Gesundheit. Ein zum Himmel stinkender Skandal. An die 2.500 Tote hatte Paris jedes Jahr unter die Erde zu bringen. Die Erde der kleinen Totenecke reichte nicht hin, die vielen Leichen in sich aufzunehmen. Man hob zu schnell wieder neue Gräber aus, wo noch faulende Kadaver lagerten. Und man häufte zu viele Leichen in die Gruben, um sie oft nur wenig bedeckt unter die Erde zu bringen. In der heißen Jahreszeit stiegen aus diesen Begräbnisstätten mephitische Dünste auf. Die Menschen in der Nachbarschaft wurden krank, der Leichengeruch nahm den Atem. Die Fäulnis der Luft steckte alles mit Zersetzung an. Die Stadtverwaltung von Paris wird von der Revolution in ihrer Friedhofssanierung unterbrochen. Seit 1780 ist man daran gegangen, Friedhöfe in der Stadt für weitere Bestattungen zu schließen und neue Friedhöfe außerhalb des Stadtgebiets anzulegen. In den 80er Jahren entstehen auf dem linken Ufer Clamart und Vaugirard, auf dem rechten Ufer Montmartre und Sainte-Marguerite. Geschlossen werden Friedhöfe im Zentrum der Stadt, aber der Friedhof der Madeleine gehört zu denen, die weiter benutzt werden können und bisher keinen Anlass zu Beschwerden gaben. Schon gar nicht im Winter. Die Beschwerden wiederholen sich Anfang März, worauf die Kommune beschließt, den Friedhof der Madeleine zu schließen und die Beerdigungen werden nach Monceau verlegt. Vom 5. März an bringen die Sektionen um die Madeleine ihre Toten nach Monceau. Die Leichen der Hingerichteten schafft man insgeheim weiter auf den Friedhof der Madeleine. Anfang März, Mitte Ventose, ist in Paris, wie oft um diese Jahreszeit, die Geschichte am Gären. Hébert und den Cordeliers ist inzwischen nicht nur Danton, sondern auch Robespierre, einer der Einschläferer. 5. März bei den Sans-Culottes der Sektion Marat. Vollversammlung vom 15. Ventose. Ein Zeuge sagt später aus. Ein gewisser Ducocret, Mitglied eben dieser Sektion, habe leidenschaftlich gefordert, angesichts des künstlich hervorgerufenen Mangels an Lebensmitteln die Menschenrechte zu verhüllen und sie so lange verhüllt zu lassen, bis die Aufkäufer und Preistreiber bestraft seien und wieder Überfluss herrsche. Frédéric Pierre Ducroquet aus Amiens, 31, Kommissar zur Bekämpfung des Wuchers in der Sektion Marat, wird in der Nacht zum 24. Ventose verhaftet. Er ist verdächtig, Anhänger Hébert zu sein. Allerdings werden gegen ihn auch Beschwerden hinsichtlich seiner Amtsführung vorgebracht. Brief Ducroquets aus dem Gefängnis 3 Tage vor seiner Hinrichtung. Paris am 1. Germinal, Jahr 2 der einen und unteilbaren Republik. Liebe Therese und ihr, meine kleinen Lieben, zu einer großen Zeit braucht es großen Charakter. Au grand circonstance, il faut un grand caractère. Ich kenne genug deinen Mut, um zu wissen, dass du die Dinge meisterst, dass du meine beiden Kleinen trösten wirst. Ich habe den Wunsch, dass dich mein Brief bei guter Gesundheit erreicht. Spare nichts an dem, was du brauchst. Ich weiß, dass es dir an Geld mangeln muss. Du wirst dir welches borgen, oder aber du nimmst es dir von dem für die Kerzen. Und wir können es von den 5 Monaten Gehalt, die ich noch bekomme, zurückgeben. Liebe Therese und du, lieber Frédéric und du, meine kleine Therese, dass die Liebe zum Vaterland euch immer erfülle, was immer mein Schicksal sei. Mein ganzes Verbrechen ist, zu sehr vom Glück meines Vaterlandes beseelt gewesen zu sein und ich alle Mitbürger zufriedengestellt zu sehen wünschte. Aber ich hoffe, wenn ich erst einmal entlassen bin, zu erhalten, was mir zukommt. Ich wiederhole dir noch einmal, gönne dir, was du brauchst, als ob ich bei dir wäre. Und ich wiederhole dir ebenfalls, die Art, wie du dich geführt hast, hat dir die Achtung aller Nachbarn aus der Gegend eingebracht, wo wir gewohnt haben. Sie werden dich nicht ohne das Lebensnotwendigste lassen. da deine Lage durch deine Empfindsamkeit par ta sensibilité den falschen Eindruck erwecken könnte, du hättest Angst und dir daraus gelegentlich ein Schaden erwachsen könnte, hole dir alle Leute zu Hilfe, die für dein Wohl nützlich sein könnten. Du Croquet.